Der Verdacht drängt sich auf, dass Heiko Maas unter öffentlichem Druck Symbolpolitik betreibt. Auf der anderen Seite braucht Facebook für seine Geschäftsfelder Werbung und Datenhandel gute Stimmung im Markt. Wenn Maas und andere da am Image kratzen, kann das also helfen. Vermutlich wird es allerdings erst dann richtig interessant, wenn sich die EU-Kommission eines Tages in Kalifornien meldet und wenn sie auf das Wettbewerbsrecht verweist.